Kälte. Die Bodenwellen seine Atemzüge und der Wind sein Atem. Die Spur, der er gefolgt war, sein eigenes Blut, von dem der Boden... Seit wann? Wie viel Blut hat ein Mensch? Seine Proben nahm und dass er es immer gewusst hatte, nur nicht mit Namen. Etwas wie ein Blitz ohne Ende und Anfang beschrieb mit seinen Blutbahnen und Nervensträngen einen weiß glühenden Stromkreis. Es klang wie Erleichterung. Kein Gedanke mehr. Das war die Schlacht. Sich den Bewegungen des Feindes anpassen, ihnen ausweichen, ihnen zuvorkommen, ihnen begegnen, sich anpassen und nicht anpassen, sich durch nicht anpassen, anpassen, dem ersten Griff, Schlag, Stich, Stoß, begegnen und den zweiten zuvorkommen, umgekehrt, Reihenfolge ändern und nicht ändern, dem Angriff begegnen mit und oder andere Bewegung, Geduld des Messers und Gewalt der Beile. Er hatte seine Hände nicht gezählt. Er brauchte sie auch jetzt nicht zu zählen. Überall, wo immer er sie brauchte, verrichteten sie seine Arbeit. Fäuste bei Bedarf, Finger einzeln verwendbar, Nägel gesondert, die Kanten aus dem Ellbogen. Seine Füße hielten den im Aufstand gegen die Rotation immer schneller bewegenden Boden fest. Die Personalunion aus Feind und Schlachtfeld. Den Schoß, der ihn behalten wollte, die alte Gleichung. Jeden Schoß, in den er irgendwie geraten war, wollte irgendwann sein Grab werden. Und das alte Lied. Ach, bleib bei mir und geh nicht vor. Herzen ist der schönste Ort, skandiert im Knacken seiner Halswirbel im mütterlichen Würgegriff. Tod den Müttern! Seine Zähne erinnerten sich an die Zeit vor den Messern, der rotierenden Fangarme und Beile, die von seinen Fangarmen nicht, der Messer und Beile, die von seinen explodierenden Minengürteln, Bakterien, Kulturen, Leuchtreklamen nicht. Der rotierenden Messer, Beile, Fangarme, Minengürtel, Bombenteppichen, Leuchtreklamen, Bakterien, Kulturen, die von seinen eigenen Händen, Füßen nicht zu unterscheiden waren. In dem noch vorläufig schlachtbenannten Zeitraum aus Fleisch, Blut und Galat, sodass gegen die Schläge, gegen Eigensubstanz, die ihm gelegentlich unterliefen, der Schmerz, beziehungsweise die plötzliche Steigerung der pausenlosen Schmerzen, sein einziges Barometer war. In dauernder Vernichtung, immer neu auf die kleinsten Bauteile zurückgeführt, sich immer neu zusammensetzend aus den Trümmern, im ständigen Wiederaufbau. Manchmal setzt er sich falsch zusammen, linke Hand an rechten Arm, Hüftknochen an Oberarmknochen, weil es ihn langweilte oder aus Alpha oder zerstreut von den Stimmen, die ins Ohr sangen. Chöre von Stimmen, bleib im Rahmen, lass Dampf ab, gib auf. Oder weil es ihn langweilig war, immer die gleiche Hand an den gleichen Arm, die immer wachsenden Fangarme Schrumpfköpfe zum Stehen bringen. Säulen aus Blut. Manchmal verzögerte er den Wiederaufbau, gierig wartend auf die gänzliche Vernichtung, auf das Nichts, auf die Pause oder aus Angst vor dem Sieg, der nur durch die gänzliche Vernichtung des Tieres erkämpft werden konnte, das sein Aufenthalt war. Außerdem, dass nichts vielleicht schon auf ihn wartete oder auf niemand. In dem weißen Schweigen, das den Beginn der Endrunde ankündigte, lernte er den immer neuen Bauplan der Maschine lesen, die er war, aufhörte zu sein, anders wieder war.